Er schaltet einen der Computer ein und entsperrt ihn mit dem Passwort der Bibliothekarin. Der von den Kids verwendete Code blockiert alles, was nach Porno aussehen konnte, und außerdem den Zugang zu den sozialen Medien. Mit dem von Mrs. Golden ist jedoch alles zugänglich, wobei Danny nicht vorhat, Pornhub aufzusuchen. Er ruft Firefox auf und tippt Hilltop Texaco ein. Mit dem Finger schwebt er kurz über der Eingabetaste, dann fügt er zur Sicherheit County Road F hinzu. Der Traum ist noch genauso klar wie in dem Moment, wo er aufgewacht ist, und zerrt an seinen Nerven. Genauer gesagt macht er ihm ein kleines bisschen Angst, obwohl die Morgensonne durch die Fenster strömt. Aber wenn er nichts findet, wird das hoffentlich vorbeigehen. Danny drückt die Eingabetaste und eine Sekunde später sieht er ein graues Gebäude aus Hohlblocksteinen vor sich. Auf dem Foto sieht es nicht alt, sondern ganz neu aus und das Texaco-Schild ist makellos. Die Glasscheiben von Büro und Tür sind unversehrt, die Zapfsäulen funkeln. Laut der Preisangabe auf den Schildern kostet Normalbenzin 1,09 Dollar die Gallone und Super 1,21 Dollar. Offenbar war Super Plus zu der Zeit, wo das Bild aufgenommen wurde, was lange her sein muss, an dieser Tankstelle noch nicht verfügbar. Das an den Zapfsäulen stehende Auto ist ein Schlachtschiff von Buick und die zweispurige Straße davor ist asphaltiert anstatt aus geöltem Schotter. Danny vermutet, dass der Buick so um 1980 herum in Detroit vom Band gelaufen ist. Die County Road F verläuft auf dem Gebiet eines Ortes namens Gunnell, von dem hat Danny noch nie gehört, was jedoch nicht weiter überraschend ist. Kansas ist groß und es gibt hunderte ihm völlig unbekannte Flecken. Abgesehen davon könnte Gunnell auch jenseits der Staatsgrenze in Nebraska liegen. Die Öffnungszeiten sind von 6 bis 22 Uhr, ziemlich normal für eine Tankstelle draußen auf dem Land. Unter den Zeiten steht in Rot ein einzelnes Wort: geschlossen. Danny betrachtet diesen Wirklichkeit gewordenen Traum mit einer so tiefen Bestürzung, dass es an Angst heranreicht. Verdammt, vielleicht ist es tatsächlich Angst. Da wollte er sich nur vergewissern, dass die Hilltop Texaco und die aus dem Boden ragende Hand, die nicht zu vergessen, nur irgendein Unsinn war, den sein schlafendes Hirn erschaffen hat, und jetzt das hier. Deutlicher geht es nicht. Wahrscheinlich bin ich irgendwann mal da vorbeigekommen, redet er sich ein. Das ist es, muss es ja sein. Habe ich nicht irgendwo gelesen, dass das Gehirn nie etwas vergisst, sondern alte Belanglosigkeiten einfach auf den hinteren Regalen verstaut? Bei der weiteren Suche nach Informationen über die Hilltop Texaco findet er nichts dazu. Nur eine Hilltop Bakery in Des Moines, die Niederlassung Hilltop Subaru in Danvers, Massachusetts und allerhand weitere Hilltops, darunter einen Streichelzoo in New Hampshire. Bei jedem dieser Treffer ist Texaco County Road F durchgestrichen, was heißt, dass die betreffenden Suchkriterien nicht erfüllt sind. Und weshalb sollte es überhaupt weitere Informationen geben? Schließlich handelt es sich nur um eine Tankstelle in der Pampa, beziehungsweise in der Walachei, wie sein Dad es ausgedrückt hätte. Eine Texaco-Tankstelle, die pleite gegangen ist, vielleicht irgendwann in den 90ern. Über der Auswahl finden sich einige weitere Optionen, darunter News, Videos, Shopping und Bilder. Er klickt auf Letzteres und zuckt sofort zurück, so baff von dem, was da auftaucht. Es gibt mehr als genug Fotos von verschiedenen Hilltops, darunter 4 von der Texaco-Tankstelle. Das erste ist identisch mit dem auf der ersten Website, aber auf einem anderen liegt die Tankstelle verlassen da, Zapfsäulen verschwunden, Fenster zerschmettert, überall Müll verstreut. Genau die Situation, die ihm in seinem Traum begegnet ist, da besteht kein Zweifel. Die einzige Frage lautet, ob in der öldurchtränkten Erde dahinter eine Leiche vergraben ist oder nicht. Ich werd verrückt. Mehr fällt Danny nicht ein. Er ist 36 Jahre alt, hat die Highschool abgeschlossen, aber keinen College-Abschluss, ist geschieden, hat keine Kinder und ist ein zuverlässiger Angestellter. Royals- und Chiefs-Fan, meidet Kneipen nach einer Phase übler Besäufnisse, die zumindest teilweise zu seiner Trennung von Marjorie geführt hat. Er fährt einen alten Pickup, leistet seine Arbeitsstunden ab, kassiert seinen Lohn, genehmigt sich gelegentlich einen Netflix-Marathon, besucht ab und zu seinen Bruder Stevie, kümmert sich nicht um die Nachrichten, hat keine besondere politische Einstellung und kein Interesse an übersinnlichen Phänomenen. Er hat noch nie einen Geist gesehen, findet Filme über Dämonen und Verfluchungen reine Zeitverschwendung und würde nicht zögern, bei Dunkelheit durch einen Friedhof zu spazieren, wenn das eine Abkürzung wäre. Er geht nicht in die Kirche, denkt nicht über Gott oder das Leben nach dem Tode nach, nimmt sein Leben, wie es kommt, und hat die Wirklichkeit nie in Frage gestellt. Heute Morgen hinterfragt er die allerdings durchaus, und das nicht zu knapp.